Ich will nicht so sein wie ihr. Und darum sage ich zu dir, ich will nicht so sein wie ihr. Dass ihr die Besten seid, die Schönsten, alle Coolsten, weit und breit, doch schicke teure Sachen im Kleiderschrank, bezahlen den Kredit von deiner Bank. So kann man den Mädchen imponieren, alle teuren Drogen musst du ausprobieren. Immer geil, doch null intelligent und Hauptsache immer mit dem Trend. Und darum sage ich zu dir, ich will nicht so sein wie ihr. Ich will nicht so sein wie ihr.